Text B. Ich habe in der Praxis angerufen. Die nette Frau am Telefon sagte, wenn Sie akute Schmerzen haben, können Sie ohne Termin kommen. Ich musste eine halbe Stunde warten, dann konnte ich zur Ärztin. Sie hat sich vorgestellt und sich mit mir unterhalten. Sie hat nach meinem Beruf gefragt und wie ich lebe. Machen Sie regelmäßig Sport? Rauchen Sie? Und so weiter. Sie wollte auch wissen, welche Medikamente ich nehme und bei welchen Ärzten ich schon war. Danach hat sie mich lange untersucht und mir erklärt, was sie macht und warum. Sie hat mir eine Salbe und Massagen verschrieben. Und sie hat mir Tipps für meinen Rücken gegeben. Einfache Übungen und immer wieder ein bisschen Bewegung. Das hilft im Alltag. In einer Woche soll ich wiederkommen. Dann wollen wir besprechen, was die Therapie geholfen hat und welche Alternativen es sonst noch gibt.